Ellie und Allies, der Talk über Kunst und Künstler in und um Oldenburg. Sendeverantwortlichkeit und Konzept, Almut Siebmann. Moderation und Technik, Ellie. Co-Moderation, Gesha G14. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Ellie und ich porträtiere euch monatlich einen Künstler meiner Wahl, den sogenannten Ally des Monats. Einige von euch werden es schon wissen, neben Ellie und Allies organisiere ich das Kreativkollektiv The Reptile Expression. Und bevor mein Co-Moderator Gesha G14 das Geheimnis lüftet, wer denn nun heute Studiogast bei uns ist, möchte ich euch aus eben diesem Kollektiv Reptile Expression Sid McKinleys wunderschöne Ballade Bis dahin vorstellen. Danach hört ihr den Song Seven Devils von Florence and the Machine. Und wen wir dieses Mal eingeladen haben, das erfahrt ihr jetzt. Heute haben wir bei Ellie and Allies die Bloggerinnen Tabea und Michelle als Gäste im Studio. Tabea und Michelle sind neben Jana und Lea zwei der insgesamt vier Autorinnen des Blogs I Kinda Like Music. Bereits seit März 2015 rezensiert I Kinda Like Music Alben, EPs, Konzerte, Festivals, führt Interviews mit Musikern und vieles mehr. Michelle ist außerdem die Haus- und Hoffotografin bei dem Oldenburger Kreativkollektiv Reptile Expression. Im Gepäck für euch haben Tabea und Michelle eine Anekdote aus ihrem Bloggerleben, auf die ihr euch jetzt schon freuen könnt. Möchtet ihr mehr wissen? Dann könnt ihr sie gerne direkt über ikindalikemusic.wordpress.com oder auf Facebook erreichen. Ihr Motto: Delivering the newest shit in the awesome world of music. Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1. Es scheint nur wie ein Spiel für dich. Sag interessiere ich dich wirklich? Vernebelte Wahrnehmung überall. Der Staub der Vergangenheit legt sich schon bald. Doch bis dahin gehen wir weiter diesen Weg. Doch bis dahin, der Anfang war bereits zu spät. Bis dahin. Lüge weiter bis dahin, bis der Liebeshass unser stets Begleiter. Bis dahin, bis der Liebe ist ein Kartenhaus, ziehst du eine Karte raus, sind wir die Welt so wie sie ist, ohne rosa Brille eintönig. Doch bis dahin gehen wir weiter diesen Weg. Doch bis dahin, war bereits zu spät, bis dahin. Wir in dieser Lüge weiter, bis dahin. Bis der Liebeshass unser stets Begleiter, bis dahin. Die Karten am Boden liederlich, innerlich quälen Lieder mich. Ich heb das Spiel langsam zusammen und fang ein neues Leben an. Weiter diesen Weg, doch bis dahin. Der Anfang war bereits zu spät, bis dahin. Wir in dieser Lüge weiter, bis dahin. Ist der Liebeshass unser stets Begleiter, bis dahin. Kein Schritt weiter, bis dahin. Wir bleiben stehen. Keine Meter voran bis dahin. bleiben wir weiterhin zusammen. Bis dahin lassen wir uns vom Alltag treiben. Bis dahin, um nicht wieder allein zu bleiben. Künstler im Porträt. Liebe Zuhörer, heute bei uns hier im Studio Tabea und Michelle von dem Blog I Kinda Like Music. Hallo. Hi. Ja, ihr seid Bloggerin, habe ich schon angekündigt. Was bedeutet das? Was ist dein Blog? Ja, ein Blog ist einfach eine Internetplattform, ähnlich wie eine Website, aber man hat halt viel mehr Freiheiten, das selber zu gestalten, finde ich. Und ein Blog läuft halt auch so, zumindest bei uns, dass wir dafür nicht bezahlen. Mm. Die Bloggerwelt ist ziemlich groß. Auf Facebook gibt es halt auch Bloggergruppen mit mehreren 20.000 Menschen. Schon gut vertreten. Wie seid ihr denn auf das Format Blog gekommen? Eigentlich haben wir, glaube ich, nach etwas gesucht, das wie eine Website ist, aber halt eben erstens nichts kostet und zweitens kannten wir auch alle die Blogger, also Blogs schon, so wir hatten private und einfach mal so zum Ausprobieren und fanden die Idee ganz gut, weil man ja auch immer wieder dann auch so schön das aufbauen kann, wie man möchte und dann das Design noch anpassen kann viel und es war einfach eine gute Möglichkeit, sich so eine Art Website aufzustellen. Ja, ihr Blog sieht ja auch sehr professionell aus. Vielleicht mögt ihr mal sagen, wo man sich das gute Stück angucken kann. Ja, es ist unter ikindalikemusic.wordpress.com. Wie seid ihr denn eigentlich auf diesen Namen gekommen? Also eigentlich haben wir mehrmals darum überlegt und ich habe mal an jemandem das T-Shirt gesehen, I Quite Like Music, von einem Musiker, der hatte das an. Das fand ich sehr amüsant, weil das so ein bisschen runtergemacht war, obwohl er ja eigentlich voll leidenschaftlich Musiker ist. Und dann wollten wir aber nicht I Quite Like Music nehmen, falls da irgendwie ein Patent drauf ist oder so. Deswegen haben wir jetzt überlegt, was kann man noch nehmen? Dann Kind Of und die umgangssprachliche davon ist ja Kinda und dann wurde das I Kinda Like Music. Bei euch dreht sich also alles um Musik und mich würde mal interessieren, ihr selbst seid ja dann Autoren, wenn ihr auf diesem Blog so journalistische Arbeit leistet, würde ich mal so zusammenfassen. Kann man das so sagen? Eigentlich schon, ja. Würde ich mal annehmen, dass ihr auch Musikfans seid? Auf jeden Fall. Darum kam die Idee halt, weil wir generell viel auf Konzerte gehen und so weiter und dachten so, vielleicht kann man ja mal drüber schreiben, vielleicht will es ja jemand lesen, wie wir das so fanden. Habt ihr da ein Vorbild, das euch inspiriert hat, dass ihr einem Blogger zum Beispiel folgt, dem ihr nachahmt quasi? Nicht wirklich, nö, das hat sich alles so aus eigener Hand ergeben. Also ich hatte damals meinen eigenen Blog, weil ich habe selber auf meinem privaten Blog viel über Musik geschrieben und ich dachte so, ein eigener Musikblog wäre ziemlich cool und dann haben wir auf dem Konzert uns darüber unterhalten und da hat sich das dann einfach so ergeben, aber wir haben niemanden, wo wir das irgendwie abgekupfert haben oder so. Ich finde ja sehr bemerkenswert, dass ihr ja durchaus das Rampenlicht jemand anderem überlasst und zwar den Musikern, über die ihr schreibt. Selbst würde ich euch aber auch als Künstler verbuchen, weil ihr ja Autoren seid. Und ihr gebt euch auch Mühe, wie ihr stilistisch diesen Künstler dem Publikum näher bringt. Und mich würde mal interessieren, ob das manchmal auch schwierig ist, so das Rampenlicht abzugeben und jemand anderen in den Vordergrund zu stellen. Also für mich ist das gar nicht schwierig, weil ich ungerne im Vordergrund stehe selber. Deswegen. Also für mich ist das, ich schreibe gerne über andere Leute und das, was ich schön finde und vermittle das auch. Also irgendwo schreibt man ja schon über sich, weil man ja die Musik darstellt, die man selber auch gut findet. Ja, das stimmt. Man kann euch auf jeden Fall da irgendwie kennenlernen auf einer Ebene, nicht wahr? Ich habe selber auch einen Blog und ich finde es unglaublich schwierig, dran zu bleiben. Ich finde es auch schwierig, eine Leserschaft aufzubauen, weil man ja auch dauerhaft und für immer gutes Material präsentieren muss und so Leser sind dann auch schnell mal weg, wenn man die nicht bespaßt, nenne ich es jetzt mal, ohne es abwerten zu meinen. Also ist das schwierig oder habt ihr einen Tipp für Interessierte, die gerne auch einen Blog erstellen würden? Also man muss tatsächlich dranbleiben. Bei uns ist momentan auch nicht so viel los, weil wir halt alle super viel in Uni-Stress oder so stecken. Ansonsten kann man halt relativ gut über Instagram, über andere Plattformen die Leute einfach mal regelmäßig mit Bildern oder Ähnlichem bespaßen. Mhm. Und das ist dann schon mal so ein guter Übergang und da kann man relativ gut schon Werbung machen. Und dann ist es auch mal nicht so tragisch, wenn man selber auf dem Blog nichts verfasst. Man kann auch gut von anderen Blogs irgendwie mal ein bisschen Werbung machen, ein bisschen Promo auf Facebook und das unter seiner Seite dann selber posten und das ist dann schon auch so eine Art Lückenfüller, wenn man selber halt auch nicht so viel hat. Ja, so ein Tipp wäre das, glaube ich, einfach, dass man, also wenn jemand jetzt überlegt, einen Blog zu machen, dann nicht einfach irgendwas, sondern wirklich was, wo man eine Leidenschaft drin hat. Ja, stimmt, das ist ein guter Tipp, ja. Ja, ich produziere immer vor, also dass ich dann den Blog so einstelle, dass immer mittwochs um 5:55 Uhr morgens der nächste Artikel gepostet wird.

Also ist es schwierig oder habt ihr einen Tipp für Interessierte, die gerne auch einen Blog erstellen würden? Also man muss tatsächlich dranbleiben. Bei uns ist momentan auch nicht so viel los, weil wir halt alle super viel in Uni-Stress oder so stecken. Ansonsten kann man halt relativ gut über Instagram, über andere Plattformen die Leute einfach mal regelmäßig mit Bildern oder Ähnlichem bespaßen. Mhm. Und das ist dann schon mal so ein guter Übergang und da kann man relativ gut schon Werbung machen. Und dann ist es auch mal nicht so tragisch, wenn man selber auf dem Blog nichts verfasst. Man kann auch gut von anderen Blogs irgendwie mal ein bisschen Werbung machen, ein bisschen Promo auf Facebook und das unter seiner Seite dann selber posten. Und das ist dann schon auch so eine Art Lückenfüller, wenn man selber halt auch nicht so viel hat. Ja, so ein Tipp wäre das, glaube ich, einfach, dass man, also wenn jemand jetzt überlegt, einen Blog zu machen, dann nicht einfach irgendwas, sondern wirklich was, wo man eine Leidenschaft drin hat. Ja, stimmt, das ist ein guter Tipp, ja. Ja, ich produziere immer vor, also dass ich dann den Blog so einstelle, dass immer mittwochs um 5.55 Uhr morgens der nächste Artikel gepostet wird. Ich schaffe das jetzt auch nicht so regelmäßig, aber das ist zumindest der Plan. Und produziert ihr vor? Ja, also jetzt gerade heute ist was online gegangen, das habe ich gestern Abend geschrieben. Und für Montag ist zum Beispiel auch was geplant. Das ist halt, manchmal hat man einfach Zeit und schreibt mehrere Beiträge an einem Tag. Und die alle an einem Tag raushauen, ist halt zu viel. Dann kann man die immer ganz gut planen. Ja, ist auch wichtig, dass man eine Kontinuität hat, nicht wahr? Dass die Leser wissen, Mittwoch um 5.55 Uhr muss ich wach werden. Darum haben wir dieses Freitagszitat. Genau. Oh, ein Freitagszitat. Was macht ihr da? Also wir wechseln uns immer ab, also Michelle, Jana und ich. Und wir suchen uns eigentlich Zitate raus von irgendwelchen Liedern, die wir gut finden. Und die stellen wir halt auf einem Bild dar. Und dann schreiben wir halt den Künstler dazu. Und dann wird das einmal freitags immer auf Instagram und Facebook gepostet. Und auf dem Blog dann auch. Und da kann die Leserschaft ja auch wahrscheinlich mit der Kommentarfunktion sich einbringen, oder? Genau. Ja. Das ist ein schöner Vorteil von einem Blog, finde ich auch. Und ich freue mich schon riesig, dass ihr uns eine Anekdote mitgebracht habt, die ihr uns nachher erzählt. Bei eurer Anekdote geht es um die Band The Riptide Movement. Und ja, ich würde vorschlagen, wir hören uns jetzt erstmal einen Song von dieser Band an, damit ihr wisst, worum es geht. Welchen Titel habt ihr uns denn mitgebracht? Wir haben den Song Changeling dabei, weil das gerade auch deren neuestes Video ist, das sie rausgebracht haben. Super, da freuen wir uns drauf. Bis gleich. Mitbringsel des Monats. Zurück im Studio bei Oldenburg 1. Ihr habt gerade gehört von The Riptide Movement den Song Changeling, den uns Tabea und Michelle mitgebracht haben. Ihr möchtet uns nämlich eine kleine Anekdote aus eurem Leben als Blogger erzählen. Schießt mal los, was ist euch passiert? Wir haben uns für diesen Song entschieden, weil die Band The Riptide Movement unser allererstes englisches Interview war. Mhm. Und auch das erste Interview überhaupt für Jana. Und das war natürlich schon sehr aufregend. Wir haben den Kontakt damals witzigerweise über Twitter hergestellt mit der Band und die haben uns dann eine E-Mail geschickt, an die wir uns wenden konnten. Ja, also es war eigentlich ganz nett. Also wir haben nicht die ganze Band interviewt, sondern nur zwei. Und hinterher kam dann der Bandmanager zu uns. Wie es war, hat er uns gefragt. Und dann hat er gesagt, normalerweise machen die sowas nicht außerhalb von ihren Pressetagen. Es gab einen nur diese Ausnahme, weil er dieser Blog so lokal ist. Und er hat sich den halt angeguckt und fand den so cool, dass er da gesagt hat, das machen wir. Also er hat sich tatsächlich auch, hat er erzählt, die deutschen Blogbeiträge alle durch Google-Übersetzer gehauen und sich das alles auf Englisch übersetzt und durchgelesen. Ach, das ist aber toll. Ja. Das spricht ja für sich. Also da könnt ihr ja euch auch was drauf einbilden, nicht wahr? Ja, das war auch ein sehr schönes Gefühl, weil das wussten wir auch vorher nicht. Wir dachten so, ja okay, vielleicht hatten die vorher ja auch schon so ein paar Interviews. Ja. Also wir waren dann auch in Hamburg. Woher kommt die Band denn, wenn die Englisch spricht? Das sind Iren. Das war also auch ein bisschen schwer für mich am Anfang, die zu verstehen. Und der Vorteil war dann, dass Jana dabei war und die hat ja 3 Monate in Irland gelebt. Okay. Und die kann das ganz gut verstehen, sage ich mal so. Aber das ging auch nach ein paar Minuten für mich. Ja, interessant. Das ist natürlich die Sprachbarriere oder die Hemmung, sage ich mal. Die ist vielleicht ein bisschen größer. Wahrscheinlich hat man sowieso manchmal Hemmung, wenn man die Band gern mag und die sitzen auf einmal live vor allen. Und wenn man das dann noch auf Englisch macht, dann ist das ja schon bewundernswert. Du sagst, ihr habt den Kontakt über Twitter aufgenommen. Heißt das, dass sie euch angetwittert haben oder... Nee, andersrum. Ihr? Also wir wollten denen also eine E-Mail schreiben und haben da mal hingeschrieben und da kam, glaube ich, 2 Monate keine Antwort. Mhm. Deswegen haben wir dann irgendwann gedacht, die haben ja einen Twitter-Account, wir twittern die einfach mal an. Ja, und schön. Da kam so innerhalb von 2 Minuten dann schon die Antwort, ja klar, lass machen. Super, das finde ich gut, dass ihr euch da nicht ins Boxhorn jagen lässt. Man wundert sich, was manchmal alles funktionieren kann, wenn man sich festbeißt, ne? Mhm. Und die haben sich fürs Interview auch richtig Zeit genommen dann? Ja, also das war so Also die haben vorher natürlich gefragt, wie lange wird das? Und wir so, ja, es sind nur so 10 Fragen, das kommt drauf an, wie viel sie reden. Und dann, es war, glaube ich, eine halbe Stunde, aber die haben auch nicht irgendwie gedrängelt oder so. Die kamen auch da oben in diesen Backstage-Bereich und dann haben die uns auch direkt was zu trinken angeboten erstmal und dann ganz entspannt da hingesetzt. Und jetzt sagst du gerade Backstage-Bereich. Habt ihr sowas wie einen Presseausweis oder so? Weil man kommt ja auch nicht einfach so Backstage. Nee, das kommt aber drauf an, wo man ist. Also ich war zum Beispiel mit Lea zusammen beim Irie Révolté Open Air letztes Jahr in Hannover und dann haben wir halt so einen Gästeausweis bekommen und dann durften wir auch kurzzeitig im Backstage und dafür haben wir kurzzeitig auch so einen AAA-Pass bekommen, diese Artist-Pässe, wo man überall hinkommt. Einfach, weil ihr sagt, wir sind Blogger oder weil ihr, müsst ihr irgendwas mitbringen, irgendeine Referenz oder so, das kann ja jeder sagen, theoretisch. Also natürlich, man schreibt eine E-Mail und dann muss man, dann hängt man den Blog in den Anhang und sagt, also ne, ich schreibe für den Blog und so weiter. Und dann verdammt. Und dann, und dann wartet man halt auf Antwort und hofft, dass sie positiv ausfällt. Und dann, manche wollen dann auch, dass man im Vorfeld schon mal einen Bericht über die Band verfasst oder über die Tour, dass man da dann das Interview führen darf. Kommt ihr eigentlich auch in Kontakt mit euren Followern? Also wisst ihr, wer euch folgt im Internet? So bedingt. Also natürlich lädt man auf Facebook oder so auch die Freunde ein, die einem dann auch followen. Aber es kommen halt auch immer irgendwie Musiker mit dazu, über die man dann schreibt oder Bekannte von denen. Ich weiß nicht, das Management. Ich glaube, von einem Musiker, da haben wir irgendwie auch die halbe Familie bei uns in der Like-Liste. Das ist ganz lustig. Nee, aber ansonsten hat man auch viele kleinere Bands, die einem folgen. Oder auch größere Bands wie DJ Ötzi oder MC Fitti. Dann ist das immer so, man guckt dann bei Instagram, kann man dann ja gucken, wer liked. Und man hat auch so eine Liste, wer als letztes alles was geliked hat. Und dann kommt da einfach so 10-mal hintereinander das Bild von MC Fitti. Und dann denkst du auch so, okay, hallo. Und wir haben noch nie über ihn geschrieben. Also keine Ahnung, wie er auf unseren Blog gekommen ist. Ja, vielleicht können wir das diese Connection jetzt ja herstellen mit diesem Interview. Oh, ja. Vielleicht wird er das ja auch hören. Also melde dich. Ja, genau. Wir haben Bock. Wir würden das gerne wissen, alle. Vielleicht will er ja auch mal in meine Radiosendung kommen, dann hätten wir alle was davon, die hier im Raum sitzen. Gut, ihr habt uns außerdem, ihr seid ja große Musikfans, auch jeder einen Wunschtitel mitgebracht. Tabea, erzähl mal, was hast du mitgebracht? Ich habe den Song Fool's Gold von Rocky Votolato mitgebracht. Das ist ein amerikanischer, also er nennt sich selber Singer-Songwriter, aber er ist auch meistens mit Band unterwegs, wenn er Live-Touren macht. Spielt aber auch viele Wohnzimmerkonzerte alleine so mit Gitarre und ich habe den einfach mal entdeckt, weil ich bei YouTube irgendwie mir eine Singer-Songwriter-Liste angehört habe, so eine Playlist. Mhm. Und da waren die Lieder drin und ich fand die so schön, dass ich mir den erstmal alles so besorgt habe für mich. Und dann habe ich tatsächlich auch entdeckt, dass der kurz danach in Hannover war und war dann auch da direkt beim Konzert mal. Hast du auch einen Blogartikel darüber geschrieben dann, oder? Ja, habe ich tatsächlich. Ja, super. Das können wir uns doch jetzt erstmal anhören und dann, liebe Zuhörer, schaut euch den Blog an. ikindaliemusic.wordpress.com. Bis gleich. Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1. Glas der Wahrheit. Da sind wir wieder, liebe Zuhörer, zurück im Studio mit den beiden Bloggerinnen Tabea und Michelle von I Kinda Like Music. Michelle, den Song, den wir gerade eben gehört haben, den hast du uns mitgebracht. Was war das und warum? Das war von Coldrain der Song Gone. Und Coldrain ist eine japanische Band, die habe ich tatsächlich 2014 erst entdeckt, weil wir bei Bullet for My Valentine waren auf einem Konzert. Und da waren Coldrain Vorband unter anderem. Da hat man reingehört und ich habe mich halt direkt in diese Band verliebt. Und dieser Titel ist vom letzten Album. Und ich finde diesen Text einfach super. Und ich habe auch tatsächlich 2 Zeilen aus diesem Song auf meinem rechten Arm tätowiert. Oh. Ja. Mutig. Ja, ziemlich. Sogar in der Handschrift von dem Sänger, illegalerweise. Weil ich habe ihn das erste Mal gefragt. Und er meinte, nee, Mädel. Nein. Er wollte mir das nicht aufschreiben, weil Mädel mal gesagt hat, nee, deine Handschrift ist hässlich, ich will das doch nicht haben, nachdem er ihr das aufgeschrieben hat. Und das hat ihn so geknickt, dass er das nie wieder machen wollte. Und dann meinte eine Freundin, frag ihn doch einfach, ob er es dir aufschreibt und sag nicht, dass du es tätowiert haben willst. Und das hat funktioniert. Ach, ernsthaft? Und jetzt ist wirklich die Handschrift von ihm auftätowiert? Ja. Was für eine tolle Idee. Zeig mal. Das kann man jetzt im Radio, im Radio nicht sehen. Aber der hat doch eine tolle Schrift. Ja, fand ich auch. Ja, Wahnsinn. Was für eine Idee. Und da bist du ja ein richtiger Fan. Ich möchte euch jetzt das Glas der Wahrheit überreichen, damit wir dem Wesen der Kunst an sich auf die Pelle rücken können. Und ich überreiche dir das Glas. Oh, ich krieg das zuerst. Okay. Dum, dum, dum. Dann mach ich das mal auf. Okay. Vielen Dank. Für die Zuhörer, die das Glas der Wahrheit noch nicht kennen, jede der netten Damen hat jetzt gerade einen Zettel gezogen und wird uns jetzt die Frage vorlesen und beantworten. Aha. Tabea. Also meine Frage hier steht, glaubst du, dass ein Künstler heutzutage auch etwas über das Business wissen muss? Also wenn ich das jetzt auf unser Blogger-Business beziehen würde, dann würde ich sagen schon. Das ist vorteilhaft, dass man, wenn man das ein bisschen Ahnung hat, wie baue ich was auf, welche Seiten sind angeboten, also so welche so WordPress oder Blogspot gibt es ja viel. Und auch, man kann sich ja auch mit Firmen irgendwie, also ganz viele Blogger arbeiten mit Firmen zusammen und verdienen darüber ihr Geld. Und dass man da halt auch so ein bisschen Einblicke hat, wie das genau funktioniert, dass man auch nicht über den Tisch gezogen wird, wenn man sowas machen möchte. Und ihr verdient aber kein Geld. Nein. Nee. Und ihr müsst aber ja auch was über Urheberrechte und so wissen, ne? Also ihr müsst schon ja, was auch wissen, was also, ihr dürft. Dass man halt ne, nicht einfach Bilder postet und irgendwie also von deren Webseiten auch dann, dass man das auch alles irgendwie hinterlegt und wie in schriftlichen Arbeiten in der Uni halt auch eigentlich alles belegt und die Quellen hinterlässt. Habt ihr dann so einen großen Ordner, wo ihr ablegt, was euch erlaubt wurde oder und die schicken euch dann Fotos zu oder wie macht ihr das? Ja, also die meisten Vans machen das dann, dass die uns Pressekits schicken und da sind dann halt auch schon ein paar Fotos drin. Und findet ihr, dass der Business-Aspekt den Spaß am Bloggen verdirbt? Nö, eigentlich nicht. Ich meine, es gehört dazu. Man kennt es aus der Uni, aus irgendwelchen Arbeiten und so ist es halt bei uns in dem Hobby-Blog dementsprechend auch. Gehört halt dazu. Man vergisst manchmal, oh, ich musste ja das Foto noch die Quelle hinzufügen, aber das kann man dann ja noch machen und dann... Yeah. Ja, genau. Spannend. Michelle, was hast du denn auf deinem Zettel? Ja, ich habe tatsächlich die Frage von Gescher gezogen. Oh, schön. Ja, die Frage lautet, wenn du dich entscheiden könntest oder müsstest zwischen den beiden Superkräften fliegen können oder unsichtbar sein, welche dieser beiden Superkräfte würdest du dann auswählen und warum? Also ich glaube, ich tatsächlich würde lieber fliegen können, weil man könnte so Ziele viel schneller erreichen, man wäre flexibler. Jetzt direkt auf unser Blog bezogen, man könnte einfach zu x-beliebigen Konzerten fliegen und müsste nicht viel Geld zahlen für irgendwelche Zugfahrten oder so. Also ich glaube, unsichtbar sein ist bei uns im Business ein bisschen schwierig, weil wir vertreten ja auch unsere Meinung irgendwo und stehen zu dem, was wir machen. Ja, fliegen finde ich auch super. Also generell, das ist eine schöne, vor allem spontan dann auch, weil Luftlinie ist ja immer ein bisschen kürzer. Und vielleicht würden wir es dann endlich mal schaffen, uns alle vier zu treffen. Das haben wir nämlich noch nie. Ja, ich finde es ganz spannend, weil dieser Blickwinkel für mich jetzt gerade auch neu ist. Ich hatte den Eindruck, dass ein Blogger ja durchaus unsichtbar ist, weil er in den Hintergrund tritt und den Künstler, über den er bloggt, in den Vordergrund stellt oder ihr in eurem Format zumindest. Aber stimmt ja eigentlich gar nicht. Eigentlich seid ihr ja absolut präsent, denn das sind eure Worte, das sind eure, das seid ihr. Stimmt, ihr seid das Gegenteil von unsichtbar auf eurem Blog. Also ich finde es so ein bisschen so ein Paradoxon. Und zwar, man stellt sich schon in den Hintergrund, aber man stellt sich irgendwo trotzdem da, weil man das vertritt, was man mag. Ja. Und vor den Bands stellt man sich natürlich, da ist man absolut nicht unsichtbar. Ja, das stimmt. Kann ich mir schon vorstellen, dass man vielleicht auch Angst hat, desillusioniert zu sein. Kann das auch mit einfließen? Schon, ja. Ja, dass man halt auch, man ist halt auch so, vor allem wenn es das erste Interview ist, total so, wie sind die Fragen überhaupt? Finden die uns voll nervig? Haben die keinen Bock auf Blog-Interviews und müssen es einfach machen, weil das irgendwie das Label das will? Ja. Oder das ist man super unsicher. Gut, mögt ihr noch eine ziehen? Möchtest du noch eine ziehen? Ja, warum nicht? Wie gehst du mit Scheitern um? Erläutere an einem Beispiel. Und das finde ich schwierig. Wie scheitern wir denn beim Bloggen? Weiß ich nicht, wenn man einen Beitrag vielleicht anfängt und den nicht fertig bekommt. Kommt vor, oder? Auf jeden Fall. Ja. Also dann fängt man irgendwie an, weil man total motiviert ist, dann hört man auf und dann vergisst man diesen Beitrag einfach. Und dann mag man den aber auch irgendwie so 3, 4, 5 Monate später oder sowas nicht mehr posten. Das ist halt schon irgendwie traurig. Ja. Ja, das ist dann, also deswegen kündige ich auch nicht vorher an, über was ich schreibe auf dem Blog oder irgendwie öffentlich. Außer ich weiß, dass ich den Bericht schon habe. Genau. Aber so, das ist dann einfach so, dann merkt es ja keiner, wenn ich nichts poste. Also von daher. Ja, sehr schön. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Glas der Wahrheit eine Frage hinzufügen könntet. Wir haben tatsächlich eine Frage dabei. Und zwar, was wäre ein Grund für dich oder für euch, mit eurem Kunstwerk oder eurer Kunstform aufzuhören? Oh, habt ihr eine Antwort für euch? Zeitmangel. Ja, also ich gehe jetzt bald auch ins Ausland und ich weiß tatsächlich nicht, wie viel ich in dem halben Jahr dann schaffe, für den Blog zu tun. Also ich möchte es nicht komplett aufgeben, aber eventuell auf Eis legen, je nachdem, wie die Zeit halt ausreicht. Sagen wir mal eine Winterpause machen oder so. Ja, genau. Ja, dann kann man Comeback feiern und das kommt ein bisschen besser, als wenn man einfach nur Schlunz. Genau. Ja, super. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr heute hier gewesen seid, liebe Tabea, liebe Michelle. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ihr wart tolle Gäste. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1. Auf bald. Ihr habt gerade von Kylie Minogue Confide in Me gehört. Wir sind nun leider schon am Ende der Sendung angekommen. Die beiden Bloggerinnen Michelle und Tabea von I Kinda Like Music sind nun schon wieder auf ihrem Weg an den Schreibtisch, um euch mit musikalischen News zu versorgen. Und wir hoffen, dass wir eure kreative Ader ansprechen konnten, dass wir euch informieren und inspirieren konnten. Und wenn ihr mögt, dann meldet euch doch gerne bei mir. Ich freue mich immer über Kontakt. Und natürlich könnt ihr diese Sendung schon sehr bald auf YouTube finden. Ich schließe unsere schöne Stunde hier jetzt mit einer Band, deren Sängerin ich persönlich sehr bewundere. Ihr Name ist Maria Brink und die Band heißt In This Moment. Ich habe euch die Akustikversion des Songs Blood ausgewählt und danach hört ihr von den Cardigans My Favorite Game. Tschüss! Ihr hört Ellie und Allies auf Oldenburg 1.